herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncasts. Diesmal die Folge 173. Ja. Und die Nachricht der Woche lautet: Nexus 5 ist da. Android 4.4 ist da. Endlich. Und die Art, wie das erschienen ist, da bin ich nicht ganz mit einverstanden. Ja. Dann natürlich auch wieder ein paar News, die nichts mit dem Nexus zu tun haben und mit KitKat, aber naja, so viel sind's halt nicht, ne? Community war sehr aktiv, auch das war anzunehmen. Und diesmal eine besondere App der Woche. Die wird vielleicht dem einen oder anderen gesundheitlich ganz gut tun. Aber natürlich jetzt erstmal zu dem Thema schlechthin, das Nexus 5 ist da. Es ist offiziell erhältlich im Play Store. Und es gibt zwei Versionen mit 16 GB, 32 GB Speicher und eine schwarze Version und eine weiße Version, wobei da der Unterschied nur der Rücken ist, also quasi die Abdeckung hinten, und vorne ist es identisch dann. Und jetzt haben wir auch endgültig die absolut offiziellen technischen Daten, und in der Tat waren die Leaks weitestgehend richtig, die jetzt vor zwei Wochen noch herauskamen. Zum Teil auch sehr zu meiner Enttäuschung, muss ich sagen, bei einigen Sachen. Wird ausgeliefert, wie erwartet, mit Android 4.4 KitKat. Dazu komme ich dann später nochmal. Ein schönes Display mit 445 Pixel pro Zoll. Irre, ja, mit 1920x1080 bei 5 Zoll, ich habe zwar schon mal gesagt, das ist so eine hohe Auflösung bei so einem Bildschirm für ja, unsinnig halte, aber okay, gut, für die Pixel-Junkies, die dürfen sich jetzt freuen, 445 ppi, das ist schon jede Menge, Full HD IPS-Display mit Gorilla Glass 3, also auch eine neue Version von dem angeblich spruchsicheren Glas, ja, würde ich mich aber nicht immer so stark drauf verlassen. Auf jeden Fall ist es gut gegen Kratzer geschützt damit. So, dann kommen wir zu der Kamera. 1,3 Megapixel Front-Facing-Kamera ist vorgestern. 8 Megapixel Rear-Facing-Kamera ist gestern. Das hat mich doch sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Immerhin kann man der normalen Kamera auf der Rückseite zugutehalten, dass sie jetzt ein optischer Bildstabilisator integriert hat. Das wird für wesentlich bessere Bilder sorgen, bei vielen Leuten, die eben Schwierigkeiten haben, das Handy wirklich ganz ruhig zu halten. Und aber das ist auch kein Wunder, keine Wundermethode. Ja, ich habe eine Kamera, sogar eine dedizierte Kamera, ja, mit Bildstabilisator, und die kann also auch nicht zaubern. Ja, das muss man schon sagen. Auch da muss man mal die Kamera ruhig halten können. Ja. 130 Gramm ist sehr, sehr schön für diese Größe, und für die Funktionen, die eingebaut sind, wirklich schön. 2300 mAh Akku, der hält allerdings relativ lange, weil hier neue Technologien eingesetzt wurden, die stromspartechnisch sich auswirken. Deswegen muss man mal sehen, wie das in der Praxis aussieht. Es soll allerdings auch beispielsweise Standby-Zeit 300 Stunden, ja, klar, ne, wir wissen es, ne? und immerhin mit Internetbenutzung, ja, mit Wi-Fi soll es 8,5 Stunden halten, mit LTE 7 Stunden. Das wäre schon mal gar nicht schlecht. Ja, das wäre sogar sehr gut. Gut, dann haben wir hier einen Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor mit 2,26 GHz, wird allgemein zwar mit 2,3 GHz bezeichnet, aber okay, ne? Und als GPU kommt ein Adreno 330 mit 450 MHz zum Einsatz. Ich glaube, das ist ganz okay. Nicht okay ist wieder der Speicher. Ja, also 16 GB interner Speicher, beziehungsweise 32 GB interner Speicher, das geht ja noch. Wobei da auch wieder davon natürlich einiges abgeht für das System, ganz klar, das kennen wir ja. Aber was ich eigentlich beim Flaggschiff Modell, das für nächste 18 Monate, also das aktuelle Gerät sein sollte, nämlich der Hauptspeicher nur mit 2 GB zu machen, das finde ich nicht ganz okay. Also fürs Flaggschiff hätte ich mir schon 3 GB gewünscht, zumal andere Modelle von anderen Herstellern bereits 3 GB haben. 4 GB sollen auch bald kommen. Und damit finde ich das ebenso gar nicht mal so gut. Ja. Also 2 GB, das war für mich eine herbe Enttäuschung. Hätte ich nicht vermutet, dass Google das nochmal macht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, komme ich später nochmal, hat KitKat ja einiges im Petto, was das angeht, damit es eben nicht ganz so schlimm wird. Ja. Und ansonsten gut, die Sensoren alle vorhanden. Ja, hier ist unter Sensors noch etwas aufgeführt, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Hall-Effekt. Was das ist, muss ich ehrlich gesagt nochmal genau recherchieren. Aber das ist schon seltsam. Ich glaube, das hat sich da verirrt oder so. Ja, wird geliefert eben mit dem USB-Sync-Kabel-Adapter, AC-Adapter und einem SIM-Ejection-Tool ist da dabei, um eben die SIM-Karte rauszufriemeln. Und ansonsten, ja, alles wie gehabt, keine jetzt großen Highlights. Das größte Highlight ist meiner Meinung nach das Display, ja, 4,95 Zoll und die CPU eben mit dem Snapdragon 800, das ist sehr, sehr ordentlich. Und die größten Enttäuschungen, wie gesagt, dass nur 2 GB RAM Hauptspeicher vorhanden sind, aber noch schlimmer, nur eine 8 Megapixel Rear-Facing-Kamera und sage und schreibe nur noch 1,3 Megapixel für die Selfies. Ist nicht mehr zeitgemäß. Nein. Schön auch die Bumper, die angeboten werden, die Bumper Cases für das Nexus 5 hier in Massen und verschiedenen Farben. Das finde ich ganz gut. Und auch das Quick Cover sieht gut aus. Das aufklappbar ist für das LG Nexus 5. Und ich bin froh, dass endlich das Teil auf dem Markt ist, weil ich kann es echt nicht mehr hören. Ja, ich konnte es nicht mehr hören. Bei der Kamera, trotz den 8-Megapixel-Enttäuschung, muss man sagen, es gibt noch eine neue Funktion, die hinzugekommen ist. Das nennt sich HDR Plus Mode. Ja, die soll sehr gut sein. Das soll sehr gut sein für eben Aufnahmen zu machen mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Beispielsweise der Himmel ist ja relativ hell vorne, das Gebäude ist dann entsprechend dann dunkel, weil es eben etwas untergeht durch die Rückbeleuchtung und da ist zum Beispiel eine HDR-Fotografie ziemlich nützlich, denn damit kann eben durch 3 verschiedene Belichtungen hier ein Bild gemacht werden, wo alles schön ausgeleuchtet ist, auch ohne Blitzlicht. Man muss nur auch da eine relativ ruhige Hand haben, dann funktioniert das alles wunderbar. Gut. Natürlich kann man von einer Handykamera wie immer nicht so viel erwarten. Deswegen, ja, ein Wunder war da nicht geplant, sehe ich ein. Ja, wer das haben will, kann sich ja zum Beispiel die externe Linse dazu holen von Sony. Die kostet jetzt hier nicht mehr so viel. Und da hat dann richtiger optischer Zoom. Und das sind Welten dazwischen. Ja, ganz klar. Von daher vielleicht auch nicht ganz so schlimm mit der 8-Megapixel-Kamera, weil wer da was Besseres haben will, der kann für das Handy sogar noch was holen oder einfach eine kleine Kompakt-Digitalkamera holen. Die ist zwar dann nicht vernetzt, aber dafür kriegt man richtige Bilder hin. So, dann, wie gesagt, die Größe hatte ich schon mal angesprochen, ist sehr, sehr schön als Gewicht, wunderbar, das passt. Ja, und wie wurde das jetzt, ach ja, genau, Verfügbarkeit ist erstmal wieder eingeschränkt, ja, nachdem die ersten bestellt haben, hat es also nicht mehr lange gedauert, da war das natürlich schon wieder mal auf Lieferzeit 2 bis 3 Wochen. Dürfte einige natürlich ärgern jetzt, aber es lief zumindest mal alles glatt soweit. Es gab keine Aussetzer beim Store und die Bestellungen gingen ganz gut. Aber das Problem ist wohl auch, oder was heißt das Problem? Die Tatsache, dass es geklappt hat, ist wohl auch, dass die Vorstellung dieses Galaxy Nexus und auch von Android 4.4 KitKat, also wirklich nicht zufriedenstellend war. Ja, diese war ungewöhnlich, diese Vorstellung. Einfach so sind auf einmal die Meldungen dann aufgetaucht bei Google. Ja, hier ist es Nexus 5. Ja, und Android 4.4 KitKat. Gut, ich meine, im Vorfeld war ja schon etliches an Gerüchten da, die Daten waren geleakt, man hat gewusst, wie es aussieht, es ist zufällig, ja, in Anführungszeichen zufällig, mal im Play Store ein Bild aufgetaucht, ja, das dann wieder heruntergenommen wurde, aber diese ganze Art von der Ankündigung war einfach, finde ich, schlecht. Ja, ich hätte mir ein Riesen-Event erwartet, ja, wo die Presse eingeladen worden wäre, dass es gekracht hätte und ein Riesenstart gemacht wurde, stattdessen, als ob das so, naja, da, ja, so ein Häppchen mal hier, ein Häppchen mal da und dann auf einmal ist es hier, das Telefon. Vielleicht wollte Google nicht so viel Hype darum machen, hat natürlich damit genau das Gegenteil verursacht. Der Hype ist viel zu groß. Ich habe es schon gesagt, es kann gar nicht möglich sein, den Hype zu befriedigen mit so einem Handy. Sei denn, es wird vielleicht noch 3 Jahre in der Zukunft liegen, dieses Produkt. Aber ich hatte ja die Vermutung, dass es auch lizenztechnische Probleme gab, die FCC. Lizenz war offenbar nicht vorhanden, weil eben in den USA eben durch die USA-Pleite die öffentlichen Diensten stillgelegt waren für eine ganze Zeit lang. Da hat sich natürlich einiges angesammelt und die FCC muss da erst nacharbeiten. Woran das lag oder ob das so geplant war oder nicht, das werden wir wohl nie erfahren. Fakt ist, dass ich finde, dass hier einiges an Sympathien gekostet hat, meiner Meinung nach, so, ne, so diese Art von Veröffentlichung und für die normalen Benutzer. Und die Nexus-Reihe soll nun mal eben auch für die normalen Benutzer jetzt sein, ist es so nicht ganz so optimal. Die Mainstream-Presse, erstaunlicherweise, hat sich darauf dann trotzdem noch gestürzt und hat darüber berichtet. Ich habe es gesehen in NTV beispielsweise. Ja. Vielleicht ist das dann der Grund, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm wird, ja, mit dieser fatalen Präsentation des Ganzen, ja. Aber so richtig glücklich macht mich das nicht. Und deswegen denke ich auch mal, dass deswegen die Bestellzahlen nicht ganz so hoch waren in den ersten, sag ich mal, Stunden, Minuten, ja, nach der Vorstellung, wie beispielsweise bei dem Nexus 4. Das war ja eine Katastrophe par excellence aus einem anderen Grund raus. Da war die Präsentation eigentlich recht gut gelungen, meiner Meinung nach, ja. Und die Leute waren begeistert und wollten es sofort bestellen und es ging nicht. Die Server waren komplett überlastet, gar nichts mehr ging. Hier beim Nexus 5, das hat man eigentlich so richtig gar nicht so vorgestellt. Ja, es gab kein Riesenrummel und ja, die Verkaufszahlen müssen wir erst dann mal sehen. Ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd so stark gefragt war am Anfang wie das Nexus 4. Nach all dem, was man übrigens jetzt auch mit dem Nexus 4 sieht, mit dem Nexus 5 sieht, gegenüber dem Nexus 4, muss man sagen, wer sich jetzt erst vor kurzem Nexus 4 gekauft hat, der kann erstmal beruhigt sein. Also ich würde da jetzt nicht durchdrehen und unbedingt das Nexus 5 haben wollen. Für $349 Dollar, ich muss mal, warum ist das eigentlich in Dollar? Es gibt doch jetzt auch hier die deutschen Preise, 349 Euro, ja, für die 16 GB Version, beziehungsweise 399 Euro für die 32 GB Version, ist der Preis natürlich sehr gut, ja, absolut, kann man nichts sagen, die magische Grenze von 300 ist natürlich nicht unterschritten worden, aber dennoch sein Geld auf jeden Fall wert. Nur wenn man das jetzt sieht, wer jetzt zum Beispiel für 199 Nexus 4 gekauft hat, da muss ich mich ärgern, ja, weil es gibt jetzt hier nichts, was ich sag, das haut mich um. Ja. Mir selbst, ja, weil das ist ja, also das ist irgendwas, wo da fehlt mir was, ja, ein Hammer-Feature im Telefon. Die Hammer-Features, die kommen bei KitKat, aber das gibt's auch fürs Nexus 4. Ja. Wie gesagt, die Kamera, nichts, was mich umhaut, der Speicher, nichts, was mich umhaut. Die CPU-Geschwindigkeit, die ist beeindruckend, aber ich denke, das ist nicht unbedingt jetzt das absolute Feature ist, wo man sagen muss, okay, ich schmeiß mein Nexus 4 jetzt über Bord und hole mir ein Nexus 5. Muss ich unbedingt haben? Nö, muss ich nicht unbedingt haben, das Nexus 5. Das ist auch eine sehr bedenkliche Sache. Ich meine, hey Leute, Rio sagt, nee, das Nexus 5 muss ich nicht unbedingt haben. Aua. Uiuiui. Also wenn ich das schon sage, ich glaube, dann werden es auch noch mehr Leute sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da der Einzige bin, weil ich eigentlich alles haben will, was neu rauskommt aus der Nexus-Reihe. Ja. aber gut. Vielleicht werde ich auch langsam ein bisschen konservativer, ja, in der Geschichte. Naja, vielleicht hat es auch mit dem Abhörskandal da mich ein bisschen, so die Freude so ein bisschen gedämpft, ja. Dazu habe ich übrigens bei Android KitKat 4.4 auch noch eine Anmerkung davon, wobei mittlerweile ich das auch nicht mehr so einstufe mit diesem Skandal, weil die Mainstream-Presse hat übernommen, die Politik hat übernommen, jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich nichts. Ja, so, das echte Highlight war, und es wurde genauso schäbig vorgestellt, ja, Buh, kann ich dann noch sagen, Buh, ja, war Android 4, 4.4 KitKat. Das war eine Sache, wo mich wirklich auch geärgert hat, aber es ist das Hammerteil eigentlich, was ich vom Nexus 5 eigentlich erwartet hätte, ja, so in diesem Bereich. Nein, es gibt kein komplett neues Design, aber es gibt eine Überarbeitung des Designs, klein, aber fein. Ja, das kann man durchaus so sagen. Die Icons sind etwas, ich möchte fast sagen, etwas seriöser geworden. Ja, es sieht etwas glatter aus, alles. Ja, insgesamt wird man auch erkennen, dass wohl viel dem neuen Display-Prinzip zugeordnet wurde, ja. Das heißt also, dass jetzt eben ein IPS-Display dort verbaut wird, kein AMOLED mehr. Offenbar wird es alles ein bisschen heller werden, ja. Es wird ein neuer Schriftsatz verwendet und das ist auch eigentlich schon ein ziemlich großer Sprung und man merkt es auch in beispielsweise Updates von neuen Apps von Google. Ja. Die Icons, ich habe da was verlinkt, ja, das ist aber mehr so ein Entwicklervideo, aber da kann man schön die Unterschiede sehen. Die Bar unten, die ist jetzt transluzent. Damit hat man das Gefühl, dass eben mehr vom Display zur Verfügung steht. Ist zwar ja, eigentlich nur für die Hintergrundbilder zutreffend. Aber vorher hat man ja unten immer so einen Teil vom Display, wo einfach ein schwarzer Balken war. Da hat man eben das Gefühl, oh, toll, jetzt habe ich so ein riesen Display und unten ist noch ein Streifen, ja, wo ich nicht benutzen kann. Bäh. Hier ist es eben so, dass jetzt das Hintergrundbild quasi durchscheint und auch zum Beispiel Apps, die im Hintergrund liegen, scheinen durch, ja, beispielsweise das Google Maps und so weiter. Die transluzente Deko, die da herumhängt, die ist schon faszinierend, was man übrigens auch bei der Google Plus App bei der neuen sehen kann. Da komme ich auch nochmal dazu. Und das macht natürlich das Design schon irgendwie anders. Ja, auch oben man glaubt, es kam auch oben die Bar, wo jetzt die Uhrzeit drin ist. Auch die wird in bestimmten Situationen transluzent sein. Ja, das heißt durchsichtig sein und man hat eben dieses Fullscreen-Feeling hat man eben permanent. Und ich finde, das ist Ein Designunterschied, den sollte man nicht zu klein bewerten. Ich finde, das verändert das ganze Gefühl von dem Telefon und macht es einfach freundlicher, weil man eben das Gefühl hat, gerade wurde mein Display größer, ohne dass man tatsächlich ein größeres Display bekommen hat. Also wer da das auf seinem Nexus 4 dann benutzt und sieht es, der wird sich dann freuen darüber. Auch wenn die Flächen jetzt nicht wirklich benutzbar sind für andere Sachen, ja, zumindest gehe ich davon aus. Optisch sieht es so aus, als ob man jetzt ein deutlich größeres Display hätte. Ja, und das ist richtig schön, finde ich. Ja. Ganz, ganz toll, das gefällt mir. Es gibt noch viele andere kleine Designänderungen, ja, die da vorhanden sind, aber auch viele technische Änderungen unter der Oberfläche, die man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht mal so erkennt. Ja. Auch das Google Now wurde deutlich ausgebaut. Man kann jetzt mit dem Okay Google wesentlich mehr noch anfachen. Ja. Die Lockscreens sind überarbeitet worden. Und das Multitasking wurde verbessert, wesentlich schneller gemacht, so sagt Google auch. Und man kann auch jetzt zum Beispiel im Dialer, wo man also wählt in der Telefon-App, wenn man so will, ja, kann man jetzt nicht nur Telefonnummern eintippen oder Kontakte anrufen, sondern man kann zum Beispiel auch einfach eingeben, wohin man will, ja, zum Beispiel, oder wen man anrufen will, zum Beispiel eine Pizzeria. Ja, und dann sucht er die nächstgelegene Pizzeria, zeigt die Telefonnummer an und man kann da drauf gehen. In der Wähl-Applikation sozusagen. Und das ist auch eine ganz interessante Sache. Vielleicht wird sich hier das Wählen einer Nummer in Zukunft dahingehend verändern, dass man gar keine Nummern mehr hat, sondern einfach nur den Namen eingibt, ja, und dann, oder einfach die Anfangsbuchstaben vom Namen und dann zack, schlägt einem Google das vor und dann braucht man nur noch auf den entsprechenden Eintrag zu tippen und schon wird gewählt. Ja, smarter Caller-ID ebenfalls, ja. Also wenn zum Beispiel ein Anruf kommt, ja, und der kann identifiziert werden, dann wird Google automatisch, ja, und das ist faszinierend, finde ich, ja, wenn auch datenschutzrechtlich interessant, ja, da müssen wir mal gucken. Aber wenn da jetzt zum Beispiel jemand anruft, dann werden natürlich die Kontakte durchgeguckt, so wie es bis jetzt auch ist. Wenn da eine Kontakte drin ist, kommt zum Beispiel das Bild oder Ähnliches von dem Kontakt. Ja. Jetzt wird aber noch was anders gemacht. Wenn jetzt eine Nummer anruft, wird auch beispielsweise geprüft, ob zum Beispiel Geschäfte oder aus der näheren Umgebung von Google Maps irgendwie dort eine Nummer anruft. Und wenn das der Fall ist, dann sieht man zum Beispiel, wenn jemand anruft von so einem Geschäft. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Anruf von mir aus der VW-Vertragswerkstatt bekommt und die ist bei Google Maps mit der Telefonnummer eingetragen. Ja. Auch wenn die Nummer nicht im Handy ist, ja, sobald dann diese Werkstatt anruft, dann sieht man im Handy nicht nur die anrufende Telefonnummer, sondern auch, ja, so und so die und die Vertragswerkstatt. Die Informationen, die eben bei Google Maps drin waren. Also faszinierend, ja. Das ist eine neue Art von Telefonieren, von Anrufen und angerufen werden. Ja. Dann auch Teil von Android 4.4 KitKat, die neue Hangouts-App. Wie von vielen lange erwartet, SMS und MMS werden jetzt in diesem Hangouts integriert sein. Die Messaging-App verschwindet. Gut, ich hoffe, dass man das generell abschalten kann, diese SMS-Funktion, dass man nicht aus Versehen SMS statt eben einer kostenlosen Hangout-Nachricht verschickt. Das wäre katastrophal. Ich möchte eine Hangout-Nachricht verschicken, auch wenn das Gegenüber gerade nicht online ist. Mit dem Hangout, dann ist noch früh genug, wenn er die Nachricht bekommt, wenn er wieder online ist. Dass nicht aus Versehen eine SMS geschickt wird, ansonsten kann ich hier meinen Laden dicht machen, ja, weil ich das nicht unmöglich zahlen kann. Das wird nämlich für einige Leute dann ganz schnell ganz böse ausgehen. Da gibt es ein schönes Beispiel aus den USA, der eine 20.000 Seiten große Rechnung dann bekommen hat, ohne dass er überhaupt gewusst hat, dass er ständig nur SMS verschickt hat und keine iMessage-Nachrichten, die kostenlos sind. Das kann man hoffentlich hier abschalten, das werde ich auch gleich tun. Außerdem kann man für die Leute, die jetzt sagen, nö, ich möchte die Hangout-Nachricht oder diese Hangouts-App nicht für meine SMS-Nachrichten benutzen, der kann auch jede beliebige SMS-Nachricht, Nachrichten-App, die es im Play Store gibt, als Default festlegen, also als voreingestellt, und dann werden die SMS dann über diese App geregelt und eben nicht über die Hangouts-App. Ja, ich kann mal gucken. Ich glaube, eine tolle Sache, die war auch mal, glaube ich, App der Woche. Gucken, dass das die richtige ist. Ich muss mal schauen. Ich glaube, die heißt SMS-Droid oder sowas ähnliches. Auch von einem deutschen Entwickler war die, und die war eigentlich ziemlich gut und die ist auch zu empfehlen. Die kann die App, die allein schon die letzte Messaging-App konnte die komplett ersetzen und zusätzlich schöne neue Funktionen mit hinzufügen. Das ist dann natürlich auch hiermit möglich. Also gut, das ist wie gesagt eine Funktion, die sehr stark gefragt wurde. Hangouts jetzt mit SMS. Emojis everywhere, also auch in beispielsweise den Mails und so weiter. Ja, das ist auch gut, finde ich schön. Everywhere, schauen wir mal, ob das auch für andere Programme zählt, die jetzt nicht von Google sind. Klar, dass es in der Mail-App von Google hier dann für Google nicht so schwierig war, hier diese schönen Icons, die man jetzt von Hangouts kennt, zu integrieren, aber schön wäre das, wenn es eben auf dem Layer integriert worden wäre, dass man das tatsächlich überall einsetzen kann. Ne? Dann Drucker-Unterstützung tatsächlich, HPI-Print-Drucker beispielsweise, Cloud-Print von Google, das alles kann man jetzt direkt vom Handy aus ansprechen und dann dort Ausdrucke machen lassen, direkt vom Gerät aus. Ist etwas vereinfacht gegenüber der alten Methode, die man da angewendet hat. Ne? Dann File-Handling wurde verbessert, ja, so dass man schneller an die letzten genutzten Dateien beispielsweise herankommt. Ja. Hier gibt es auch jetzt eine neue Werbung, sage ich mal, dass QuickOffice jetzt hier offenbar integriert ist, wenn ich das richtig sehe. Ich habe zwar keine Ahnung, warum Google jetzt wieder auf das Microsoft-Format schwenkt bei der Verarbeitung von Office-Sachen. Das ist mir absolutes Rätsel und das begrüße ich nicht. Ja, ich empfehle dann zum Beispiel King's Office, der auch mit OpenOffice und LibreOffice-Dokumenten wunderbar zurechtkommt. Wie übrigens auch die Cloud-Lösungen, Google Drive, ehemals Google Docs. Die kommen auch mit den Open Source Programmen super gut zurecht. Und ich denke, das ist auch der Weg, den man gehen sollte. Ja, also noch, es gibt noch viele, viele weitere Features. Bluetooth Support wurde beispielsweise verbessert. Chromecast Support wurde angepasst, für uns immer noch nicht interessant. Ja. Chrome Webview, weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, dass das danach auch noch funktioniert, weil Chrome wird die erste App sein, die bei mir disabled wird. Disablen von Apps kommt auch noch dazu, weil ich nicht auf Chrome vertraue. Closed Captioning wird hier angepriesen. Keine Ahnung, was das sein soll. Also das heißt Untertitel, ja. Okay, gut. Dann das Homescreen-Switching wurde verbessert und. Eben die genannte HDR-Plus-Fotografie-Methode auf dem Nexus 5, ja, auch eine Funktion eigentlich von KitKat. Ob das auch mit dem Nexus 4 funktioniert, darf bezweifelt werden, weil das sicherlich noch ein bisschen was gebraucht wird von der Hardware von dem Nexus 5, denke ich mal, so wie es auch vorher war mit dem Nexus S und der Kamera-App und Nexus 4 dann, ja, oder dem Galaxy Nexus, dass da eben nicht einfach so zum Beispiel 360-Grad-Aufnahmen möglich sind. Ja. Dann, was hier interessant ist, ist ein Low-Power-Audio-Playback. Ja, so dass man zum Beispiel mit Android 4.4 und dem Nexus 5 über 60 Stunden lang Musik hören kann. Das wäre sehr schön, wenn auch hier für ältere Nexus-Modelle wie das Nexus 4 dann eben das gelten würde, dass eben das Musikspielen nicht so viel Energie verbraucht. Ich denke, da ist softwaremäßig einiges zu machen. Die Angabe hier mit 6 Stunden, klar, muss man natürlich auf das Nexus 5 beziehen, weil sonst hätte man ja keinen festen Vergleich. Ne? Ja, und. Also es sind auch einiges, ist einiges passiert in dem Nexus 5. Ja. Und, ja, das wollen wir sehen. Ach ja, übrigens hier das Low-Power-Audio-Playback ist hier in einem Sternchen gekennzeichnet. Was bedeutet currently only available on Nexus 5? Ja, da legst du nieder. Mist, wieder nix, ne? Gut. So, und jetzt noch was ganz Ärgerliches, ja. Da komme ich auch nochmal später in der Community-Teil dazu. Google hat groß angekündigt, dass das Nexus, das Android 4.4 KitKat optimiert wurde, auch mit wenig Speicher zurechtzukommen. Ja, das würde ich auch mal dringend empfehlen, weil das Nexus 5 ja nur 2 GB hat. Ja, und das 2013, Ende 2013, Oktober 2013. Ja, darf nicht wahr sein. Aber wie gesagt, das neue System KitKat ist eben optimiert, so dass es sogar mit weniger Speicher auskommt. 512 Megabyte ist da jetzt die Vorgabe. Das freut natürlich alle Low-End-Anbieter von Handys, die mit Speichern knausern. Damit einige Favoriten, beispielsweise die ganz billigen Handys von Arcos, die haben allerdings auch ganz große Top-Handys drin. Ja, ich möchte nur sagen, ne? Aber die haben auch einige eben, wo der Speicher wenig, also wenig Speicher verbaut wurde und damit könnten die auch eben an das 4.4 rankommen. Technisch gesehen kein Problem. Offenbar ist es auch schneller geworden im Vergleich dazu, das heißt weiter optimiert worden. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Großes Kompliment deswegen an Google. Endlich mal wieder ein System, das nicht immer mehr Ressourcen braucht und verbraucht, sondern dass da eigentlich ein Betriebssystem mal auf den Markt kommt, das mal wieder weniger Ressourcen verbraucht, ja, und dann entsprechend bei dem gleichen Gerät schneller arbeiten kann, ja. Weil ein Betriebssystem rauszubringen, das auf einem neuen, stärkeren Gerät schneller läuft, das ist keine Kunst. Aber ein Betriebssystem herauszubringen, das auf einem älteren Gerät schneller läuft, das ist eine Kunst. Ja, und hier wurde das offenbar gut geschafft. Ich bin auch sehr gespannt. Natürlich habe ich Android 4.4 KitKat noch nicht. Das wird in den nächsten Wochen ausgeliefert. Auslieferung startet in den nächsten Wochen. Und dann wird es kommen für das Nexus 7 Tablet und für das Nexus 4. Es wird nicht mehr kommen, und das ist wirklich sehr, sehr fraglich, warum, für das Nexus, für das Galaxy Nexus. Ja, also für das Gerät vor dem Nexus 4. Und das sorgt natürlich für Unmut bei einigen. Und es ist auch nicht ganz zu verstehen, wenn doch das Gerät für weniger ausgelegt ist, dann müsste es doch auch auf dem Galaxy Nexus laufen. Ja, das Galaxy Nexus hat 1 MB RAM immerhin. Und hier 512 Megabyte sind vorgeschrieben. Auch vom Prozessor ist es okay. Angeblich soll es daran liegen, weil der Prozessor von Texas Instruments ist. Und deswegen es da offenbar Probleme geben könnte. Dass dem nicht so ist, werden wir bald feststellen, denn es wird inoffizielle Ports geben von dem ROM, die auf dem Galaxy Nexus laufen werden. Warum aber dann Google eben das nicht offiziell macht, das weiß ich nicht. Es kann eigentlich nur sein, dass die eben strikt ihre 18-Monate-Regel einhalten wollen. Ja, 18 Monate das Gerät auf dem Markt und danach gibt's keine Updates mehr. Zumindest keine Major-Updates mehr. Keine neuen Betriebssystemversionen. Und das finde ich äußerst schade und da kann ich doch wirklich den Ärger von manchen verstehen. Gut, also, so viel zum Nexus 5 und KitKat 4.4. Im Internet ist ja alles voll davon, ja, und deswegen denke ich, habt ihr keine Probleme hier die entsprechenden Artikel zu finden. Ich habe natürlich alles alle Artikel, die ich zur Recherche hier herangezogen habe, natürlich nochmal eingestellt hier und ist als Link vorhanden, könnt ihr also da auf der Seite finden. Und ja, damit komme ich zu den News. Eigentlich auch noch eine Neuigkeit über KitKat. Allerdings war das eben bei der offiziellen oder bei der bei den offiziellen Vorstellungen kann man ja eben nicht sagen. Ja, an dem Tag, an dem es vorgestellt wurde, war das nicht ganz klar geworden, ja, weil sich da alles um die Google Plus App gedreht hat. Der integrierte Fotoeditor, der war ja schon sehr, sehr gut bei Jelly Bean, ja, aber wenige haben ihn genutzt. Ja, die ganzen Apps, die man herunterladen muss, waren eigentlich fast schon für die meisten Anwendungen schon uninteressant, also eigentlich nutzlos, weil sowas war schon eingebaut. Und dieser eingebaute Editor, der wurde jetzt noch weiter verbessert, bringt noch mehr Funktionen und von der Arbeitsweise her auch wesentlich übersichtlicher noch. Ja, und damit können eben Nutzer ihre Bilder recht schnell anpassen, noch bevor die hochgeladen werden irgendwo. Das könnte man also damit bewerkstelligen. Und da werden viele dankbar sein dafür. Vor allem Tablet-Benutzer werden damit ihre helle Freude haben, weil damit dann eben das Bearbeiten von den Bildern richtig gut möglich ist, wie gesagt, noch bevor man es irgendwohin verschickt. Ja. Deswegen ist das, finde ich, eine Newsmeldung wert, Android 4.4 KitKat mit dem neuen Fotoeditor. Eine Funktion ist besonders dann interessant, ja. Das Ganze, diese ganze Editierungsfunktion ist non-destructive. Das bedeutet, man kann immer wieder in den Zustand vorher zurückspringen. Das Originalfoto bleibt erhalten, ja, und nur die Änderungen werden quasi hinzugefügt. Somit ist sichergestellt, dass wenn man mal daneben gehauen hat, dass man immer noch auf das Originalbild zurückgreifen kann. Und das bleibt dann, wie gesagt, erhalten. Ja, vor allem, wenn man dann zum Beispiel in die Social Network Apps, wie beispielsweise Twitter, dann was schickt, ja, ein total zusammengefriemeltes Bild, sage ich mal, damit es eben eine entsprechende Größe hat und ja, den super tollen Filter, ja, so wo sich auch viele Leute drüber aufregen, ne? Aber wer das dann eben postet, der hat dann immer noch das Originalfoto und kann somit immer wieder zurückgehen und das ist ja auch schon mal gar nicht schlecht, ne? Also gut, eine neue Verbesserung wieder. Ja, dann komme ich mal zu was ganz anderem, nämlich Racing Rivals. Ja, ein Spiel, ein Autorennspiel, das meiner Meinung nach noch für Furore sorgen wird. Denn Racing Rivals, ja, den Titel muss ich mich auch erst gewöhnen, bietet eine Grafik, die man vielleicht so vielleicht bei Gran Turismo auf der PlayStation gewohnt ist, aber nicht auf einem Handy. Klar, ihr braucht natürlich dafür ein Hammer Gerät, ja, also ein Gerät der neuesten Generation, damit alles hier maximal optimal ist. Ne? Aber dann kriegt ihr auch wirklich eine ganz, ganz tolle Sache geboten. Demnächst wird es im Google Play Store erscheinen. Und ich mache euch auch nichts vor, der Download wird sicherlich gigantisch sein. Also ihr braucht viel Platz auf eurem Gerät, auf eurem Handy oder Tablet. Und dafür kriegt ihr aber auch eine, wie gesagt, eine App, die eine unglaublich gute Grafik hat. Und ein Realismus, wie er so eben kaum zu finden ist. Und schon gar nicht auf dem Android-Tablet oder Handy. Und das Einzige, was einem da vielleicht das vermiesen könnte, ist es wieder so ein Konzept mit In-Game-Cache. Ja? Ja, also das ist immer so eine Sache, wo man dann oftmals gestoppt wird, weil man einfach, ohne dass man Geld investiert, nicht so schnell weiterkommt. Und das ist dann ziemlich frustrierend. Dennoch muss ich sagen, bei dieser Art von Spiel, denke ich, ist es zu verschmerzen und Racing Rivals als Autorennspiel mit dieser Qualität einfach faszinierend. Ihr merkt schon, ich kann mich da kaum noch zusammenreißen. Ich kann auch kaum erwarten, bis es dann im Google Play Store erhältlich ist zum Herunterladen, um sich das mal anzusehen. Vorgestellt wurde das Ganze übrigens auf der Samsung Developers Conference Und das hat dann für aufgeklappte Kinnladen gesorgt, das Spiel. Ja, und das kann ich auch verstehen. Schaut euch mal allein schon den Screenshot an, der da gezeigt wird, und dann wisst ihr, was ich meine. So, die GTA 5 iFruit App ist offiziell verfügbar, weil wir schon gerade bei Spielen sind, ja. Und ich hab's ja geahnt, es kommt von Rockstar und es hat mit Android zu tun. Und ja, das bedeutet, ich hätte solle doch nicht zu viel erwarten. Die iFruit App funktioniert einmal nur bei einer Handvoll Handys. Ja. Nexus 4 geht. Ja. Die App hat alles andere als eine große, sag ich mal, Anforderung eigentlich. Die Grafik ist, naja, also sagen wir mal, kann man davon, ja, Grafik, es ist wirklich überhaupt nichts Besonderes. Ja. Man kann dann zum Beispiel seine Nummernschilder von einem Auto ändern, ja, und beispielsweise den Hund füttern, den man hat. Das ist auch eine wichtige Funktion, denn man kann das nur mit dieser App machen. Ja. Der Hund Chop, ja, Hund von Franklin, den kann man trainieren, man kann ihn füttern, ja, und das Ganze so ein bisschen im Tamagotchi-Stil, und das stimmt auch. Und auch die Grafik so ein bisschen im Tamagotchi. Also es ist wirklich nicht ganz so toll, wie sich das vielleicht anhört jetzt. Aber es ist der einzige Weg, um mit Job eben zu interagieren. Entsprechend enttäuscht ist man dann natürlich, wenn es auf fast keinem Handy läuft, wenn die Anforderungen sehr hoch sind, obwohl die App eigentlich von der Qualität her eher absolut Low-End-Handys schon ansprechen sollte. Und gleichzeitig ist die App sehr groß, ja. Für so eine App ist mir unbegreiflich, wie diese Größe zustande kommt. Kann nur mit total unoptimiertem Code zusammenhängen. Und dann auch noch zu guter Letzt tut die App auch noch im Hintergrund Services installieren, die permanent bei Booten des Handys aufgerufen werden und permanent im Speicher bleiben. Und das geht schon mal gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Selbst wenn man die Notifications ausschaltet, ja. Klar, wenn der natürlich Notifications bringen muss, dann muss die App ja im Hintergrund laufen. Aber selbst wenn man das komplett alles ausschaltet, das ganze Notification-System, bleibt die App die ganze Zeit im Speicher, verbraucht Ressourcen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber das ist so typisch für Rockstar. Also ich muss schon sagen, von der Programmqualität her, das kann man der App an allen Ecken und Enden ansehen, ist die App katastrophal, ja, und entsprechend sind auch die Bewertungen im App Store ist bei 2,8 und mit sage und schreibe mit 3.104 Ein-Stern-Wertungen von 7.394 Bewertungen momentan, ja. Deutlich mehr Ein-Stern-Wertungen als 5-Stern-Wertungen, ja. Da muss man schon sagen, ja, ganz üble Geschichte. Und wer sich noch vor dem Installieren von der hohen Grafikqualität überzeugen will, das soll einfach mal in den App Store gehen, in den Play Store gehen, ja, und sich das Spiel angucken und den Job da mal sich angucken. Okay, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, so, weiß nicht, so fünfjähriger Mathe-Lernspiel vielleicht oder sowas, könnte ich mir vorstellen, von 1999 auf dem Desktop, ja, das könnte hinkommen. Unfassbar, nee, tut mir leid, dass ich so hier so wettern muss dagegen. Ich bin ja großer GTA-Fan, ja, Grand Theft Auto 5. Das Spiel, das fesselt mich total. Entsprechend habe ich mich natürlich auch auf die App gefreut für Android, die übrigens schon seit geraumer Zeit überfällig ist. Bisher gab es die nur auf iOS. Wenn ich mir das angucke, weiß ich warum, und ich sag's nur ungern, aber ich hätte mir gewünscht, dass die so auf Android gar nicht rauskommt. Ja. Also Rockstar, bitte lernt Android-Apps zu programmieren, bevor ihr als so namhafter Hersteller nochmal was rausbringt. Lieber dann, wenn ihr Android so hasst, dass ihr so einen Murks produziert und hier keine Zeit investiert, für euch mit der Android-Programmierung auseinanderzusetzen, dann bitte keine Android-App mehr programmieren und vielleicht ein HTML5-Ersatz herausbringen, ja, im Web, wo man dann zum Beispiel diese Funktion auch nutzen kann, eben, dass man mit Job interagieren kann. Aber das hier war ja, also das ist echt schlimm und da bin ich arg enttäuscht und offenbar geht's nicht nur mir so. Dass Android-Apps sehr hochwertig sein können, das zeigt auch die Tendenz momentan, ja, dass eben die Qualität insgesamt bei den Apps steigt. Das hat appbrain.com mit einer groß angelegten Marktbeobachtung auch deutlich gemacht. Hier hat sich gezeigt, dass momentan eben von den 874.405 Apps, ja, natürlich schon längst wieder mehr Apps im Market, hat sich gezeigt, dass eben davon die Rate, die Low Quality sind, momentan sogar weiter sinkt. Ja. 22% sind nur die Low Quality Apps und dazu gehört bei mir garantiert auch diese Rockstar App. Und Google hat geschafft, eigentlich schon von ein ganzes Jahr über, jetzt schon seit Januar 2013, das Erscheinen der Low-Quality-Apps recht niedrig zu halten. Ja. Und jetzt im November sind die sogar, oder im Oktober, November sind sie sogar heruntergegangen. November kann man noch nicht viel sagen, ja, aber jetzt Oktober sind die sogar nach unten gegangen. Ja. Das heißt, es kommen jetzt prozentual sogar weniger Apps heraus, die eben mindere Qualität sind. Und das zeugt auch davon, dass langsam so die Android-Entwickler auch mal in die Puschen kommen, ja, und nicht alles rauskloppen. Und deswegen ist hier jetzt eben gerade die Rockstar-App ein abschreckendes Beispiel dafür. Und dass es auch anders geht, zeigen eben auch andere Firmen, die wesentlich aufwendigere Apps auf nahezu allen modernen Android-Handys laufen lassen können und nicht nur wie üblich bei Rockstar, das sieht man auch bei den GTA 3 Adaptionen, nur ein paar Handys. Ich weiß nicht, wie die programmieren, aber da sollten die mal ein bisschen mehr Zeit investieren vielleicht und sich da mal mit auseinandersetzen, wie man Apps sogar noch schafft, sogar noch auf Gingerbread-Handys zum Laufen zu kriegen, ja, mit wesentlich mehr Anforderungen als diese App hat. Gut, einer von diesen hochwertigen Apps übrigens ist ja der NFC Task Launcher gewesen, der eine Fülle von Funktionen mit NFC-Tags ermöglicht. Ja, und die App wurde jetzt umbenannt. Die heißt jetzt nicht mehr NFC Task Launcher, sondern die heißt jetzt Trigger. Ja, und Trigger kann eben nicht nur mit NFC-Chips arbeiten und fast jede beliebige Funktion damit dann ausführen, sondern auch einfach so mit dem Drücken auf die Funktion auf dem Display. Ja, also man kann zum Beispiel auch Shortcuts anlegen auf den Homescreen und kann dann eine ganze Reihe von Paletten wie ein Makro ausführen lassen, ganze Reihe von Befehlen und die wird dann eben umgesetzt per Knopfdruck. Ja. Und das ist eine ganz coole Sache, wie ich finde. Zum Beispiel hat man oftmals Profile, die man sich erstellen kann, wenn man jetzt zum Beispiel draußen ist, soll die Lautstärke hochgehen, gleichzeitig vielleicht Bluetooth an oder abgeschaltet werden, GPS an oder abgeschaltet werden, etc. etc. Und das kann man alles nur mit einem Knopfdruck machen. Und dann, wenn man zum Beispiel heimkommt, wieder. Wenn man einen NFC-Chip hat, einen NFC-Tag hat, dann ist es noch viel besser. Dann kann man zum Beispiel an der Eingangstür sowas positionieren, so ein NFC-Tag. Und dann, wenn man reingeht, klack, dran machen, dann wird so ein Toggle-Switch initiiert, wo dann zum Beispiel eben wieder Bluetooth ein- oder ausschaltet, wieder, wie man es eben möchte. Ja, GPS ein- oder ausschaltet, Lautstärke wieder etwas senkt, ja, und so weiter und so weiter. Und wenn man dann geht, an den gleichen Tag wieder dran, ja, und da wird wieder ein Toggle gesendet, also das heißt umgeschaltet, ja, dann eben auf das Profil für nach außen zu gehen. Ja. Faszinierend. Ich habe sowas zum Beispiel im Auto. Ja, wenn ich dann ins Auto reingehe, halte ich nur mein Handy an, den NFC-Tag im Auto Dann wird es alles, wird Bluetooth eingeschaltet, fürs Autoradio mit zu verbinden. Die Helligkeit wird etwas erhöht, ja, und die Lautstärke natürlich auf volle Power gesetzt. Sowohl die Lautstärke für den Klingelton als auch für für die Navigation beispielsweise, ja. Und es wird in den Car-Modus geschaltet, ja, damit eben hier auch beispielsweise für manche Funktionen das Display anbleibt, für den Audioplayer beispielsweise. Wenn ich dann aus dem Auto aussteige, dann mache ich das wieder da drauf, auf diesen NFC-Tag, und siehe da, Bluetooth wird ausgeschaltet, ja, die Lautstärke wird wieder im Normalbereich gemacht, und so hat man dann eben, ohne viel Arbeit kann man das ganze Handy umstellen in ein Profil, so wie man es gerne hätte. Man kann auch Programme damit starten und alles. Ja, also es ist wirklich faszinierend. Und nicht nur das, mittlerweile hat eben auch diese Pro-Version, die es da gibt davon von Trigger, auch die Möglichkeit, also basierend auf dem Akku-Level beispielsweise was zu machen oder auch wo man sich gerade aufhält, also location-based Triggers dann auszuführen, ja, oder auch zeitbasierte Aktionen auszuführen. Also man kann das Handy quasi komplett steuern mit diesem Trigger mittlerweile. Und damit ist es natürlich eine super App geworden und die hat es auch UI-mäßig verstanden, wie man das Ganze macht, ja, hat also von der Bedienung her eine super, legt da super was vor und deswegen sicherlich eins von den besseren Apps, ja. Wie gesagt, jetzt statt NFC Task Launcher wird das Ganze zu Trigger. Die App war übrigens auch schon mal vor einiger Zeit App der Woche. So, dann gibt es viele Neuerungen bei der Google Plus App. Ja, ich habe hier in den Show Notes mal einen Link zu einem Video, YouTube-Video gesendet, wo die neuen Funktionen erklärt werden. Und ich kann euch sagen, es wird einiges gemacht, ja, bei Google Plus. Und die Funktionen, die gehen über die Funktion der Foto-App, ja. Fotos ist jetzt ganz anders integriert in Google Plus. Es erscheint auch ein separates Icon im App Drawer, ja. Das nennt sich dann Fotos und das ist unabhängig von der Android Gallery, so dass es also jetzt anzunehmen ist, dass früher oder später alles über Google Plus Fotos laufen wird, ja. Hier sind unwahrscheinlich viele neue Funktionen hinzugekommen, die ich jetzt gar nicht alle oder beschreiben möchte. Ich möchte nur so viel sagen, dass neue Auto-Awesome-Funktionen aufgetaucht sind. Unter anderem funktioniert auch jetzt die schöne HDR-Funktion auch hier bei Google Plus. Das heißt, ich habe jetzt hier, wie gesagt, diese Kamera, ja, diese externe Kamera, mit der kann ich eine HDR-Fotografie initiieren. Da werden drei Bilder separat abgespeichert, aber die Kamera setzt sie nicht selbst zusammen. Ja, das überlässt sie dann der Software und wenn ich die drei Bilder dann zum Beispiel hochlade zu Google Plus, dann wird daraus ein HDR-Foto gemacht. Ja, sehr schön. Es sind noch viele weitere Auto-Awesome-Funktionen integriert worden. Unter anderem kann man jetzt auch ein Auto-Awesome-Movie erstellen. Das geht sogar automatisch. Man kann es aber auch manuell initiieren und dann entsprechend Bilder auswählen für diesen Vorgang, ja, und dann wird das zusammengesetzt von diesem Google Plus Fotos. So ganz rund läuft zwar bei mir noch nicht, aber ich denke, das wird nur eine Frage der Zeit sein. Ich denke schon, dass da die Server momentan ganz schön zu schaffen haben bei denen. Und hier kann man dann natürlich gleich erkennen, wohin die Reise geht. Das hat auch Vigandotra in dem sehr schönen Event übrigens gezeigt, wohin da die Reise geht bei Google Plus und Fotos. Die Fotografen werden da deutlich angesprochen, auch die Hobbyfotografen. Und ich meine, heute fotografiert ja eigentlich jeder schon. Hunderte von Fotos werden gemacht, so sagt auch Vigandotra, pro Tag von einem durchschnittlichen Handynutzer. Ja? Und damit gibt es halt Probleme auch mit dem Sortieren und so weiter und so weiter. Und all das verschreibt sich eben Google mit der neuen Google Plus App, um da das Gefühl für die Benutzer einfach zu verbessern. Ja. Optisch hat sich auch ein bisschen was getan in der Google Plus App. Man hat jetzt hier oben zum Beispiel die Suggestions, die man bekommen kann, ja, so mit so komischer Silhouette, ja, auch eingezeichnet, ja. Hier auch optisch wurde wieder was an den Notifications getan. Man kann jetzt hier unten auf Previously Read gehen, ja, und also standardmäßig sieht man nur die neuen Nachrichten, die tatsächlich eingegangen sind, ja. Also Mr. Jingles kriegt man sehr viel häufiger zu Gesicht. und. Also es sind jede Menge Funktionen hier eingeführt worden, damit mit der neuen Google Plus App. Auto Backup ist auch nochmal verstärkt worden, verbessert worden. Übrigens kann man jetzt auch einstellen bei Google Plus Fotos, wie stark die Auto Awesome Effekte gemacht werden sollen, ja, und zwar kann man hier dann einstellen, ob man das zum Beispiel nur leicht nachbearbeiten möchte automatisch von Google Plus oder sehr stark nachbearbeiten möchte. Ich habe herausgefunden, dass für die allermeisten Fotos die starke Nachbearbeitung am besten ist. Da kriegt man wirklich Fotos raus, die sind atemberaubend, wenn man die mit dem Original vergleicht, ohne dass man irgendwelche Arbeit hat. Und teilweise in einer Qualität, wo Hobbyfotografen wirklich stundenlang rummachen, ja, und teure Tools verwenden, das wird hier automatisch gemacht. Man kann jetzt auch mehr manuell übrigens machen, mehr manuell eingreifen in die Fotos von Google Plus. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf ein Foto draufklicke, dann kann ich hier eine ganze Palette von Effekten dann quasi sehen, ja, die ich dann eben auswählen kann. Und es ist eine ganz, ganz tolle Sache, wie ich finde. Ja, also hier hätte Google sollte schon früher machen. Ja. Aber dass das jetzt hier so schön geht mit der mobile Fotobearbeitung, das ist schon ganz, ganz toll. Also wenn ich jetzt hier auf in dieser Google Plus Foto App gehe und sag dann bearbeiten, da kann ich auch das Auto Enhance an abschalten, ja, rotieren das Bild, ja, ausschneiden und viele Filter verwenden dafür, die dann eben hier so beliebt sind, ja, in verschiedenen Bereichen. Ja. Sehr schön. Also die Google Plus App jedenfalls massiv überarbeitet und Google Plus Fotos jetzt ein Hauptplatz in der in dem App Drawer und somit wird die Richtung ganz klar gezeigt. So, jetzt muss ich mal ein bisschen ranmachen hier. Insgesamt wurden eben 18 neue Google Plus Features vorgestellt. Hier habe ich auch einiges verlinkt. Das geht auch wieder mit dem Hangouts über, auch für Video-Hangouts, ja, beispielsweise in Google Plus wurde da einiges gemacht, neue Effekte und. Wirklich irre, was da momentan alles gemacht wird und verändert wurde. Ich kann euch nur empfehlen, lest mal den Artikel durch und schaut euch das Video an. Die Präsentation von Vikant Rotha ist jedenfalls da sehr aufschlussreich. Eine alte App, die jetzt neue Funktionen hat oder zumindest mal ein neues Modell hat, wer App-Lock kennt und die Premium-Funktionen jetzt kostenlos haben will, der kann das jetzt machen. Zeitlich begrenzt ist diese Aktion. Wer jetzt bereit ist, Werbung in die App einblenden zu lassen, der kann die Features kostenlos nutzen, ohne dass er dafür einen Freischaltungs-Key sich kaufen muss. Auch ohne Key ist die App eine Goldgrube. Wunderbar, ganz toll, was es alles an Funktionen gibt. Wer aber jetzt die Pro-Features haben möchte, aber aus irgendwelchen Gründen auch immer dafür kein Geld zahlen will, der kann sich jetzt das über die Werbung über Werbeeinblenden sichern lassen. Die Aktion, wie gesagt, zeitlich begrenzt, also schnicks wie hin zu AppLock. Ein Samsung Club Handy ist aufgetaucht, ja, wird wahrscheinlich in unserer Breite nicht rauskommen. Sehr, sehr schade, wie ich finde. Aber in Japan und China sind Club-Handys sehr, sehr beliebt. Ich finde die auch ganz, ganz toll. Jetzt kam eins raus, das technisch auf dem neuesten Stand ist. Ebenfalls mit einem Snapdragon 800, 2,3 GHz Prozessor, ja, Android 4.3 drauf, 32 GB interner Speicher und erweiterbar mit SD-Karte. Und das ist alles schon ganz toll, finde ich. Und wie gesagt, durch das Klappen, ja, ist das Display halt besser geschützt. Man braucht eigentlich keine Tasche mehr dafür. Und man hat eine normale, sag ich mal, naja, Telefon-Hardware-Tastatur immerhin. Ja, manche können das sehr, sehr schnell mitschreiben. Unglaublich. Der Preis allerdings, da sieht man, dass es auch nicht gedacht ist, dass das außerhalb Asiens erscheinen wird. Da liegt bei etwa 700 Dollar. Ja, das soll sogar schon Preise bis zu 1640 Dollar für das eine Modell als Gerücht herumgegangen sein. Die China Telekom hat da kein größeres Problem damit, solche Preise zu verlangen. Und auch im japanischen Markt sind die Leute ohne Probleme dazu bereit, 700 Dollar für ein Handy hinzublättern, in Yen natürlich. Und da ist einfach die Bereitschaft, Geld auszugeben, etwas höher für das Handy. Da es bei uns mit einem solchen Preis keine Chance haben würde als Club-Handy, das dürfte ja klar sein. Ja. Deswegen leider wird es bei uns wohl so nicht herauskommen. So, noch ganz kurz, wer jetzt bei KitKat viele Apps disablen möchte, was ich durchaus verstehen kann, nicht nur bei KitKat, sondern auch bei Jellybean habe ich einiges disabled, das ich einfach nicht mehr brauche. Ja. Beispielsweise der Chrome-Browser, der kann das ganz toll machen. Übrigens, ein bisschen Speicher spart man durch das Disablen trotzdem, wenn man vorher die Updates deinstalliert. Ja? Weil wer die App nicht nutzt, der braucht auch nicht das aktuelle Update. Sobald man die App nutzt, kann man sie auch wieder updaten lassen. Und damit spart man unter Umständen viele Megabytes, ja, allein was ich da an Google Earth spare und an Google Chrome, ja, das geht in die zweistelligen Megabyte-Bereiche, ja, also zuerst uninstall Updates und dann disablen, beziehungsweise bei deutscher Benutzeroberfläche heißt es, glaube ich, deaktivieren, ja, aber mehr dazu im Artikel, den ich verlinkt habe. Und Da werdet ihr dann vorbereitet, dass ihr vielleicht auf Android 4.4 KitKat das ein oder andere deaktivieren wollt. Ja. So, dann komme ich jetzt zu den Community-Nachrichten. Ich muss mich echt beeilen. Ich habe viel zu lange jetzt gequatscht über das Nexus 5 und so. Galaxy Nexus 4.4 ROM inoffiziell ist eigentlich schon so gut wie verfügbar. Ja, der Thomas hat es geschrieben mir in der Community. Da könnt ihr mal schauen, da gibt's auch einen Link dazu. Er schreibt, das Schöne an Android ist ja, dass man nicht unbedingt auf Google angewiesen ist. Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis eine stabile ROM, also ein stabiles ROM verfügbar ist. Würde es nicht wundern, wenn das sogar noch vor dem offiziellen Rollout der Fall ist. Ja, genau. Das AOSP ist, glaube ich, schon umgesetzt, wenn es richtig weiß. Aber das ist noch nicht das offizielle Android 4.4 KitKat ROM. Also Vorsicht, ja. Noch nicht alles drin. Wie das aussieht, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber man kriegt es auf jeden Fall. Somit ist auch widerlegt, dass es auf einem Texas Instruments Prozessor nicht möglich wäre, mit dem KitKat zu arbeiten. Also definitiv. Ne? Ich lasse mal jetzt die Kommentare, weil es ein bisschen an Zeit fehlt. KitKat 4.4 bringt auch Unmut. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt. Weil eben das Android 4.4 nicht für das Nexus, für das Galaxy Nexus herauskommt, ein unverständlicher Ansatz meiner Meinung nach. Ja, gut. von wem war der Artikel? Ich liefere es nach. Michael schreibt noch, der Stock Launcher ist die Google App, ist in die Google App Suche integriert. Das heißt, das, was man so sieht bei KitKat als Homescreen, ist die Suchapplikation von Google. Und damit gibt es auch den Google Launcher. Den Google Experience Launcher gibt es ja schon als App. Und es gibt auch dann eben vermutlich über die Google App Suche den kompletten Launcher von KitKat auf alle Telefone eigentlich, ja, auf alle Handys. Das ist schon mal eine geniale Sache, zumindest mal alle KitKat-Handys bekommen das dann so, auch wenn da eben jetzt ein Skin drüber liegt. Aber das bringt natürlich auch Fragen mit sich, denn es läuft dann auch, also der gesamte Homescreen läuft dann quasi über die Search-App. Und wer jetzt zum Beispiel die Google-Suche nicht benutzen möchte, aus was für Gründen, über datenschutzrechtlichen Gründen beispielsweise, ja, da war er nach dem NSA-Skandal denn so nicht mehr traut, ja, der hat ein Problem, ja, denn der kommt eben jetzt nicht mehr weg davon. Ja, der muss immer über die Google Search gehen. Und das ist schon ein bisschen komisch. Da werden wir mal sehen, was da, wie sich das bewahrheitet, beziehungsweise wie man das umgehen kann und ob man das überhaupt nochmal umgehen kann mit Android 4 KitKat, dass man die Google-Suche komplett ausblenden kann. Ja, das wird sich dann auch zeigen. Also ich will zwar jetzt noch keine Panik machen, aber ihr könnt sicher sein, dass ich an dem Thema dranbleibe. Dann schreibt noch der Fernand, Nexus 5, 32 GB weiß, meins. Das hat ja diesmal besser geklappt als beim Nexus 4. Nun soll KitKat 4.4 ja auf Geräten laufen, die nicht mehr als 512 GB Speicher haben. Aber auch meinem alten Galaxy Nexus möchten sie 4.4 nicht mehr freigeben. Ja, genau. Auch hier Enttäuschung natürlich groß. Der Fernand hat Glück gehabt, ja. Du hast wirklich Glück gehabt, Fernand, dass du noch ein 1 bekommen hast. Kurze Zeit später scheint es wohl nicht mehr so gleich verfügbar zu sein. Ja, 2 bis 3 Wochen Lieferzeit dauert das jetzt. Da du die Versandbestätigung ja schon recht früh bekommen hast, wow, vielleicht hast du es, wenn du den Podcast hörst, jetzt hier schon in Händen. Da wird man richtig neidisch. Und herzlichen Glückwunsch, ja, Wahnsinn. Aber wie gesagt, leider haben es nicht alle so gut getroffen. Wer da ein bisschen zu lang ge gezögert hat, der kriegt das Handy erst in einigen Wochen geliefert. Offenbar, weil schon wieder Engpässe da sind. Gut, jetzt komme ich noch zur App der Woche. Ich habe schon gesagt, eine ungewöhnliche App für Leute, die auf ihre Gesundheit Wert legen. Ist das die App überhaupt? Carbotroid. Drink Water. Ja, trinkt Wasser. Und das heißt, mit dieser App könnt ihr kontrollieren, wie viel Wasser ihr zu euch genommen habt. Es gibt viele Apps in dem Bereich, aber die App gefällt mir sehr gut. Sie ist kostenfrei und sieht lustig aus, ist sehr simpel gehalten und tut genau das, was man macht, was man machen will damit, nämlich kontrollieren, ob man genug getrunken hat. Immer wenn ihr was trinkt, ja, drückt ihr auf das entsprechende Icon. Ihr könnt auch die Mengen von den Gefäßen, die da abgebildet ist, belegen, ja, in einem gewissen Rahmen. So könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich habe nie 1 Liter Flaschen, ich habe immer nur 750 Milliliter Flaschen, könnt ihr die höchste 750 Milliliter machen, dafür die kleinere dann wieder runtersetzen. Oder ihr habt 1,5 Liter Flaschen immer, ja, dann könnt ihr die Größe auf 1,5 setzen und dafür die andere ändern und so weiter und so weiter. Ihr könnt also die Größen von den Gefäßen anpassen. Dann drückt ihr also drauf, wenn ihr davon was getrunken habt, ja, eine Flasche leer, zack, wupp, und schon wird es gespeichert. Das wird gespeichert in einem Journal, ja, letzte 14 Tage kann man sich angucken und auch an dem jeweiligen Tag auch uhrzeitmäßig, ja, damit ihr einen Überblick habt, wann ihr wie viel getrunken habt. Und ihr könnt ein Ziel einstellen. Ja. Empfohlen wird auf jeden Fall mindestens 2 Liter am Tag. Ja. Ich habe es bei mir auf 3 Liter am Tag. Ich habe einen guten Arzt, der empfiehlt mir, 3 Liter am Tag zu trinken. Das mache ich auch. Ja. Und so könnt ihr dann also immer kontrollieren, ob ihr euer Ziel erreicht habt. Aber bitte macht das Ziel schon so, dass es auch gesundheitlich okay ist. Es bringt nichts, wenn ihr jetzt hier nur 1 Liter einträgt und das dann erreicht. Das bringt gar nichts. Ja? Also wie gesagt, stellt mindestens 2 Liter ein. Übrigens, hier der Boxer ist Rocky Graziano, glaube ich, war das. Ja, oder ja, glaube ich. Der hat übrigens ja ein Comeback gemacht vor einiger Zeit und hat es auch fulminant durchgezogen. Und der hat als Jungbrunnen, ja, oder warum er noch so fit ist, angegeben, dass er mindestens 7 Liter am Tag trinkt. Wasser. Und tja, der Junge ist ganz schön fit. Ne? Also wenn ihr Sport treibt, ja, dann müsst ihr natürlich auch mehr trinken, dann hilft auch die App nichts. Ja, 2 Liter ist gedacht, wenn ihr nicht viel Sport treibt. An den Tagen, wo ihr viel Sport treibt, müsst ihr natürlich dann entsprechend mehr trinken. Aber ihr habt ja dann auch die Übersicht, ja, wenn ihr mehr trinkt, wird das alles angezeigt in der Balkengrafik, so dass ihr genau sehen könnt, ja, ich mache das. Für Leute, die eben kein Gefühl haben dafür, so für Durst und so weiter, ja, ist das eine ganz, ganz tolle Sache, weil man so eben mehr kontrollieren kann, was los ist, ja, mit dem Trinken. Wichtig. So, Leute, das war's vom Handcast. War ja diesmal ziemlich gespickt mit Infos, denke ich. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Kritik äußern wollt, nur her damit auf Google Plus in der Handcast Community. Könnt ihr das finden, die Möglichkeit, mir zu schreiben. Es geht auch per Mail und das Ganze sogar mit GBG-Schlüssel, ja, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. GBG-Key findet ihr auf der Webseite, nämlich uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, bitte immer auf die Mehrzahl achten, thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.